Sag mal, Schatzi, hast du schon eine Idee für heute Abend? Ich weiß nicht. Ich habe eine. Die Animateure spielen Cats. Das Musical. Ist das nicht wunderbar? Schon wieder? Ja, sie spielen es nochmal, weil es vorgestern so erfolgreich war. Ich weiß nicht. Komm, es hat dir doch so gefallen. Oder hast du vielleicht schon was anderes vor? Nein, nicht. Ich meine... Na also, dann ist doch schon alles klar. Aber spannend ist das natürlich. Richtig abenteuerlich. Die Malsen überrascht ihn, das muss er zugeben. Die ist richtig gut drauf. Das gefällt ihm. Und der Keiler? Der Keiler soll ihm doch den Buckel runterrutschen. Sagen Sie mal, haben Sie heute Abend schon was vor? Heute Abend? Fragt Herr Röpke. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Frau Malsen lächelt, nippt an ihrem Glas und lehnt sich vor. Wissen Sie, ich koche sehr gerne. Nichts Großartiges, nur Pasta oder so. Aber alleine mit meiner Katze, da macht das keinen Spaß. Aber ich kenne ja niemanden hier. Und Sie wohnen doch ganz in der Nähe. Wir sind praktisch Nachbarn. Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, vorbeizukommen. Ja, hört sich Herr Röpke sagen. Warum eigentlich nicht? Ich bringe eine Flasche Wein mit. Einen richtig guten Rotwein. Na also, strahlt sie. Dann sagen wir um 8? 8 Uhr ist perfekt. Potzblitz, denkt Herr Röpke. Ein Rendezvous. Ein richtiges Rendezvous. So plötzlich. Naja, und nach dem Essen könnte er sie ins Kino einladen. Oder in eine Bar. Oder beides. Vorsichtig hebt er sein Glas. Also dann auf unsere kleine Flucht, Frau Malsen. Und auf heute Abend. Prost. Na also, sagt seine Frau. Zuerst das Buffet, dann das Musical und dann tanzen. Das Orchester wird hier draußen auf der Terrasse spielen. Moonlight Dance. Das wird sicher großartig. Ja, flüstert Herr Röpke. Ganz bestimmt. Herr Röpke sieht auf die Uhr. 7:30. Noch Zeit. Er hat sich noch einmal aufs Bett gelegt. 10 Minütchen? Das geht noch. Er hat sich gut angezogen. Das beste Hemd. Die beste Hose, das Jackett, Blick in den Spiegel, alles perfekt. Er hat sich sogar noch einmal rasiert und natürlich geduscht. Er ist ein bisschen müde. Augen auf, Augen zu, Sekundenschlaf. Er nimmt das Fläschchen vom Nachttisch und tupft sich noch etwas Parfum hinter die Ohren. Dann steht er auf. Aber er geht noch nicht. Er denkt an die kleine Küche, die Pasta, den Rotwein. Und das Lächeln von Frau Malsen. Wie wunderbar. Er tritt auf den Balkon und sieht hinunter. Der Swimmingpool, die Palmen, der Strand. Musik von der Terrasse. Gleich beginnt das Abendbuffet. Mit Tombola, dann das Musical. Zum Mitsingen, dann die Tanzband. Zum Mittanzen. Herr Röpke sieht hinaus auf das weite blaue Meer unter dem endlos blauen Himmel mit seinen ewigen Sternen. Wann zum Kuckuck, denkt er, ist dieser schrecklich langweilige Cluburlaub endlich zu Ende? Noch 8 Tage? Noch 10 Tage?